reißt nur die Augen auf, soweit ihr könnt. Bist du's? Bist du es nicht in solcher Pracht, ein Derwisch? Warum denn nicht? Lässt sich aus einem Derwisch denn gar nichts machen? Ich dachte nur, der Derwisch, so der rechte Derwisch, woll aus sich nichts machen lassen. Beim Propheten, dass ich kein Rechter bin, mag auch wohl wahr sein. Zwar, wenn man muss... Muss? Kein Mensch muss müssen. Und ein Derwisch müsste, was müsste denn? Worum man ihn recht bittet und er für gut erkennt, das muss ein Derwisch. Bei unserem Gott, da sagst du wahr. Komm, lass dich umarmen, Mensch. Bist doch noch mein Freund. Könnte ich nicht ein Kerl im Staat geworden sein, des Freundschaft euch ungelegen wäre? Wenn dein Herz noch Derwisch ist, so wag ich's drauf. Was meint ihr, ratet? Was wäre ich an eurem Hof? Derwisch. Weiter nichts. Nebenher vielleicht noch Koch. Koch? Nicht Kellner auch? Gesteht, dass Saladin mich besser kennt. Schatzmeister bin ich bei ihm worden. Du bei ihm? Ihr versteht, des kleinen Schatzes, des Schatzes für sein Haus. Sein Haus ist groß? Und größer, als ihr glaubt, denn jeder Bettler ist von seinem Haus. Doch ist den Bettlern Saladin so fein? Dass er mit Stumpf und Stiel sie zu vertilgen sich vorgesetzt und sollte selbst darüber zum Bettler werden. Ja, das meine ich eben. Er ist's auch schon, denn sein Schatz ist jeden Tag mit Sonnenuntergang viel leerer noch als leer. Die Flut, so hoch sie morgens eintritt, ist des Mittags längst verlaufen. Weil Kanäle sie verschlingen, die zu füllen oder zu verstopfen, gleich unmöglich ist. Getroffen. Was gebt ihr mir? So trete ich meine Stell euch ab. Was bringt dir deine Stelle? Mir? Nicht viel. Doch euch, euch kann sie trefflich wuchern, denn ist es Ebb im Schatz, wie öfters ist, so zieht ihr eure Schleusen auf, schießt vor und nehmt an Zinsen, was euch nur gefällt. Auch Zins? Vom Zins der Zinsen? Freilich. Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird. Das lockt euch nicht? So schreibet unserer Freundschaft nur gleich den Scheidebrief. Denn wahrlich, ich hab sehr auf euch gerechnet. Wieso denn? Dass ich allezeit offene Kasse bei euch hätte. Versteht mich recht. Da gibt's zu unterscheiden. Al-Hafi Derwisch ist zu allem, was ich vermag, mir stets willkommen. Aber Al-Hafi Defterda beim Saladin... Dass ihr doch immer so gut als klug, so klug als weise seid. Geduld! Was ihr am Hafi unterscheidet, soll bald geschieden wieder sein. Seht da, das Ehrenkleid, das Saladin mir gab, er ist zu Lumpen geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, hängt's in Jerusalem am Nagel. Und ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß den heißen Sand mit meinen Lehrern trete und Schach mit ihnen spiele. Denkt nur, was mich verführte. Ich fühlte mich zum ersten Mal geschmeichelt. Durch Saladins gutherzigen Wahn geschmeichelt. Der war? Ein Bettler wisse nur, wie Bettlern zumute sei. Ein Bettler habe nur gelernt, auf gute Weise Bettlern geben. Dein Vorfahr, sprach er, war mir viel zu kalt, zu rau. Er gab so unhold, wenn er gab. Das wird Al-Hafi nicht. So unmild mild wird Saladin im Hafi nicht erscheinen. Al-Hafi denkt, Al-Hafi fühlt wie ich. So lieblich klang des Voglers Pfeife, bis der Gimpel in dem Netze war. Ich Geck, ich eines Geckengeck. Gemach, gemach, mein Derwisch. Ei, was? Es wäre nicht Geckerei bei Hunderttausenden, die Menschen drücken, ausmergeln, plündern, martern, würgen und ein Menschenfreund ein Einzeln scheinen wollen. Was, es wäre nicht Geckerei? Genug, genug. Oh, lass meiner Geckerei mich doch nur auch erwähnen. Was, es wäre nicht Geckerei, an solchen Geckereien die gute Seite dennoch auszuspüren, um Anteil dieser guten Seite wegen an dieser Geckerei zu nehmen? Hey, das nicht? Al-Hafi, mach, dass du in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, grad unter Menschen würdest du, ein Mensch zu sein, verlernen. Das fürchte ich auch. Lebt wohl. Warte doch, Al-Hafi, warte doch, entläuft dir denn die Wüste? Warte doch, weg ist er. Ich hätte noch so gern nach unserem Tempelherrn gefragt.